Also meine derzeitige Lebenspartnerin lebt seit 88 in Tarndorf. Vorher lebte sie auch hier in Großmolzahn und in Schlachresdorf, blieb also im Prinzip in der Gemeinde und ist hier im Landkreis auch geboren, sprich auch aufgewachsen, ist in Schlachsdorf zur Schule gegangen und hat also wirklich die ganze Zeit ab 59 mitgemacht. Sie ist Jahrgang 59. Wenn man sich vorstellt, dass sie einerseits von Stacheldraht bewehrt worden ist und andererseits hinter sich Schlagbäume hatte und man sie eigentlich nur besuchen konnte, wenn man eine Sondergenehmigung gekriegt hat, dann ist das ein Punkt, den man sich als Westbürger so eigentlich nicht wirklich vorstellen und nachvollziehen kann. Das sind Sachen, die können Sie sich heutzutage anhören, die können Sie aufnehmen, begreifen und wirklich verstehen kann man es eigentlich nicht. Ja, ich habe mit ihr zum Beispiel auf dem Utrechter Berg gestanden und einen wunderbaren Blick nach Lübeck über die Skyline dort genossen und den Ratzeburger See von da aus auch gesehen. Und sie hat damals sehr oft hier gestanden und sich vorgestellt, wie das mal wäre, einmal nach Lübeck zu kommen. Ja, was ja dann auch irgendwann passiert ist, aber auch damals war es eben halt Monate vor dem Grenzfall noch undenkbar gewesen. Kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen, sowas. Kann man zwar hören, aber wenn man es sieht, dann glaubt man es nicht.